Kundgabe 2924. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.10.1943. Das lebendige Wort. Kraftzufuhr. Dies ist das lebendige Wort, das den Menschen tätig werden lässt, das ihn anspornt, den Willen Gottes zu erfüllen, das ihn ständig Verbindung suchen lässt mit Gott, das seinen Willen und sein Herz antreibt zur Liebetätigkeit und das nimmermehr ersetzt werden kann durch ähnlich klingende Worte, die Menschenwerk sind. Denn es vermittelt das göttliche Wort auch Kraft aus Gott. Es ist das göttliche Wort der Quell, dem diese Kraft entströmt. Und es muss daher unweigerlich zum Ziel führen. Das heißt, es muss, wer das göttliche Wort willig entgegennimmt und auf sich wirken lässt, nach seinem Leibestode eingehen in das Reich des Friedens als freies, glückseliges Wesen. Denn das Wort Gottes ist die unmittelbare Ausstrahlung seiner Liebe. Gott aber bedenket mit dieser Ausstrahlung nur die willigen, ihm zustrebenden Menschen. Das heißt, er wendet sie wohl allen Menschen zu, seine Liebeausstrahlung wird aber nur bei denen wirksam, die eines guten Willens sind. Und diesen gibt er nun Kraft durch sein Wort. Und darum muss das Vorgehen gegen das göttliche Wort zum völligen Untergang führen. Denn so sie dessen beraubt werden, sind sie ohne jegliche Kraftzufuhr. Doch es ist der Wille der Menschen selbst entscheidend, dass ihnen dennoch das göttliche Wort zugeht, wenngleich in der brutalsten Weise gearbeitet wird gegen die Menschen, die nach dem Wort Gottes Verlangen tragen. Alle Möglichkeiten, das Wort von außen zu empfangen durch Mittler, die als Vertreter Gottes sein Wort verkünden wollen, wird man den Menschen nehmen. Gott aber wird selbst durch den Mund derer sprechen, die ihm in Liebe ergeben sind. Und es werden seine Stimme vernehmen können, die Gläubigen, denen es an Kraft gebricht und die darum hungern nach göttlicher Speise. Gott wird sie ihnen zuführen. Er selbst wird sie unterweisen, auch unmittelbar, so der Mensch durch seinen Lebenswandel sich vorbereitet zum Empfangen seines Wortes. Er wird keinen Menschen in der Not der Seele lassen, der ihm entgegendrängt und nach Labung und Stärkung verlangt. Denn Gott ist die Liebe, und seine Liebe äußert sich, indem sie ausstrahlt und alles zu durchdringen sucht, was sich seiner Liebe öffnet. Amen.